Die Kaste der Unsichtbaren. Schwarzarbeit in Deutschland. Es muss 3-4 Wochen nach Neujahr 2018 gewesen sein, als in meinem Viertel in Köln die Gespräche am Gartenzaun anfingen. Um die Putzfrauen ging es und sie liefen immer so oder so ähnlich. Sag mal, hat deine auch ihren Stundenlohn angehoben? Ja, meine nimmt jetzt 13 Euro die Stunde statt 12. Inflation, sagt sie. Dasselbe sagt meine auch. Komisch. Eigentlich ist es logisch. Auch für nicht gemeldete Haushaltshilfen steigt das Lohnniveau so wie für alle anderen. Die Miete wird teurer, der Strom, das Brot, das Benzin. Also müssen auch sie ihre Stundenlöhne nach und nach anheben. Doch wie genau läuft die Preisbildung auf einem Markt, der kein Mindestlohngesetz kennt und für den keine Tarifvereinbarung gelten? Und nach welchen Gesetzen agiert man ganz generell in der parallelen Wirtschaftswelt der Schwarzarbeiter? Was sind die Regeln jener, die unter dem Radar fliegen? Was nur wenigen Leuten klar ist, Schwarzarbeit nimmt in unserer Wirtschaft ziemlich viel Raum ein. Und es sind nicht nur die privaten Auftraggeber, auch Unternehmen beteiligen sich in großem Stil. Der renommierte Wirtschaftsforscher Friedrich Schneider von der Universität Linz schätzt, dass die Wirtschaftsleistung, die Schwarzarbeiter am Staat vorbei erbringen, etwa 10% des offiziellen Bruttoinlandsprodukt beträgt. Ein riesiger Sektor, der noch unterhalb des Niedriglohnsektors geradezu floriert. Bei Handwerksarbeiten im Haus, bei Reparaturen am Auto, bei Putzjobs oder bei der Betreuung unserer Großeltern zahlen wir Deutschen gerne so wenig wie möglich. Schwarzarbeiter zu beschäftigen gilt für Privatleute als Kavaliersdelikt. Man brüstet sich im Bekanntenkreis vielleicht gerne damit, für die neue Veranda keine Märchensteuer gezahlt zu haben, wie die Mehrwertsteuer im Umgangston heißt, und findet nicht viel dabei. Aber natürlich muss uns allen klar sein, wenn wir finden, dass Arbeit nichts kosten darf, wenn wir lieber die Putzfrau aus der Ukraine schwarz beschäftigen als ihre polnische Kollegin, weil erstere vielleicht 1 Euro Stundenlohn mehr verlangt, höhlen wir auch damit Stückchen für Stückchen den Wert des Gutes Arbeit weiter aus. Der größte Teil der Schwarzarbeit, hat Forscher Schneider berechnet, wird nebenbei geleistet. Von Niedriglöhnern zum Beispiel, denen ihr reguläres Einkommen nicht zum Leben reicht und die sich deshalb noch am Abend oder Wochenende auf diese Weise etwas hinzuverdienen. Zwischen 9 und 11 Millionen Menschen in Deutschland sind der Schätzung zufolge auf diese Weise schwarz entlohnt tätig. 2,5 Millionen Menschen leben ausschließlich von Schwarzarbeit. Darunter sind polnische Frauen, die in Einfamilienhäusern alter Menschen leben und diese rund um die Uhr pflegen, und Männer aus armen Ländern wie Moldawien, die auf der Suche nach einem besseren Leben nach Deutschland kamen, in Kolonnen Schwerstarbeit auf Baustellen schrubben und nach Feierabend in billigen Motels oder Massenunterkünften mit Campingkocher hausen. Darunter sind auch Geflüchtete, die ohne Aufenthaltsstatus im Land leben, wobei niemand sagen kann, welchen Anteil davon sie ausmachen. Alles Menschen, die für kleines Geld die Arbeit machen, auf die wir keine Lust haben. Arbeit, bei der die meisten von uns lieber nicht so genau wissen möchten, wie jene, die sie leisten, damit klarkommen. Eine der schwarz putzenden Frauen, die im Januar bei uns in Köln ihren Stundenlohn anhoben, alle zugleich, wie von Zauberhand, ist Agnieszka, 39, aus Polen. Sie heißt eigentlich anders. Sie lebt zum damaligen Zeitpunkt seit 5 Jahren mit ihrem Lebensgefährten in Deutschland, auch er ein Pole. Das erzählt sie bei einem Bier an ihrem Küchentisch, zu dem sie mich eingeladen hat. Agnieszka putzt jede Woche in 7 Wohnungen in unserem Stadtviertel. Jeweils 4 Stunden, a 13 Euro, das macht 1.456 Euro Einnahmen pro Monat. Ich kalkuliere aber nur mit 80% des Geldes, sagt sie, denn es gibt Ausfälle durch Urlaub oder wenn ich krank bin. Und es kann natürlich jederzeit eine Putzstelle wegbrechen, wenn einer Familie meine Arbeit nicht mehr gefällt. Agnieszka sagt, es stimme. Die Putzfrauen hier im Stadtteil sprechen sich ab, wenn sie die Preise anhöben. Zumindest die polnischen. Wir sitzen ja sowieso oft zusammen und trinken Kaffee, erzählt sie. Und dann reden wir. Was nimmst du für eine Stunde? Hast du noch Zeit für eine Putzstelle? Ich weiß eine alte Frau, die jemanden sucht. Die Idee allerdings, den Stundenlohn jetzt anzuheben, sei von ihm gekommen, sagt ihr Freund. Er selbst arbeitet als selbstständiger Handwerker. Mal auf Rechnung, mal schwarz. Im Grunde kalkuliert er wie jeder legale Handwerker. Da er selbst seinen Stundenlohn angehoben habe und die anderen Männer aus der Branche ebenso, habe er Agnieszka gesagt, mach das doch auch. Sie wiederum habe es den anderen Frauen ihres Kaffeekränzchens gesagt und neue Putzstellen finden Agnieszka und die anderen Frauen auch über die Männer, die sich untereinander genauso kennen wie die Frauen. Wir arbeiten zusammen am Bau oder in den Messehallen, Stände aufbauen, erzählt ihr Lebensgefährte. Dann gibt einer dem anderen Tipps, wo es gerade Arbeit gibt. Oder einer von uns renoviert eine Wohnung und fragt die Mieter, die einziehen, brauchen sie auch eine Putzfrau? So werden unter uns die Aufträge verteilt. Die Branche, in der Agnieszka arbeitet, ist eine der größten für Schwarzarbeiter in Deutschland. Haushaltshilfen. Das Institut der deutschen Wirtschaft rechnete hoch, dass 2,9 Millionen Haushalte eine Putzhilfe schwarz beschäftigen. Die allermeisten dieser Haushaltshilfen sind Frauen, darin sind sich Wirtschaftsforscher einig. Geht man davon aus, dass eine Putzfrau 5 Putzstellen hat, denn vermutlich sind die meisten weniger beschäftigt als Agnieszka, dann käme man auf eine knappe 500.000 schwarz arbeitender Putzfrauen bundesweit. Die Politik lässt diese vielen kleinen Fische in Ruhe. Die zuständigen Kontrolleure beim Zoll verfolgen diese Delikte nicht, weil es zu aufwendig wäre, nicht lohnend. Zudem sei es politisch nicht gewollt, die privaten Arbeitgeber mit Strafen zu überziehen, was durchaus nachvollziehbar ist, weil es einen sehr großen bürokratischen Aufwand bedeuten würde. Die Nachteile dieses Wegschauens im Kleinen liegen auf der Hand. Während die Wertschätzung für Arbeitskraft weiter sinkt, verschafft es auch dem Sozialgefüge im Land Probleme. Denn ähnlich wie andere Niedriglöhner, bloß auf noch dramatischerem Level, können es sich natürlich auch die Schwarzarbeiter nicht leisten, fürs Alter vorzusorgen. Sie zahlen nicht in die sozialen Sicherungssysteme ein, sie sind nicht abgesichert, wenn ihnen etwas zustößt. Sind die Schwarzarbeiter Deutsche, rächt sich diese Politik des Laissez-faire, sobald sie alt sind und altersarm. Andererseits hat die Schwarzarbeit für unser Land auch Vorteile. Forscher Schneider zum Beispiel nennt die Arbeitskraft der Putzfrauen und die der anderen Schwarzarbeiter am Bau, auf Feldern, in Restaurants oder in Lagerhallen Schmierstoff für die Wirtschaft, weil viele arbeiten, ohne sie überhaupt nicht gemacht würden. Und ganze Branchen nicht laufen würden, gäbe es sie nicht. Jener Wirtschaftszweig, für den dies vielleicht am meisten gilt, ist die Pflege alter Menschen. Ohne die Schwarzarbeiterinnen aus Osteuropa, hört man in der Branche immer wieder, ließe sich die Masse an Pflegebedürftigen im Land wohl niemals so versorgen, dass unsere Sozialsysteme es finanziell aushalten würden. Gründe, warum gerade so viele Osteuropäer in Deutschland ihren Lebensunterhalt als Schwarzarbeiter verdienen, gibt es viele. Das Lohngefälle zwischen hier und dort ist einer davon. Der deutsche Mindestlohn, der es seit Anfang 2015 für viele Privathaushalte noch unattraktiver macht als früher, eine Putzfrau oder Pflegerin legal einzustellen, ein anderer. Er hat auch in anderen Branchen zu deutlich mehr illegaler Beschäftigung geführt. Zum Beispiel im Handwerk und am Bau. Einer der klassischen Anbahnungswege für schwarze Aufträge für Handwerker sind die sogenannten Schwarzarbeiterstriche. Es gibt sie in jeder größeren deutschen Stadt. Männer, meist aus Bulgarien und Rumänien, stehen dort jeden Morgen bei jedem Wetter und warten darauf, dass ein Auto anhält. Was nimmst du pro Stunde? Kannst du Wände verputzen? Gut, dann steig ein. In Köln im Stadtteil Ehrenfeld ist der Schwarzarbeiterstrich kürzlich umgezogen. Grund? Der Backshop an der Ecke, in dem sich die Männer ihren Kaffee holten, hat dicht gemacht. Seitdem bieten die meisten ihre Arbeitskraft ein paar Straßen weiter an, ausgerechnet vor der Polizeiwache. Man trifft dort fast immer die gleichen Männer, die meisten Bulgaren. Einen davon, einen gedrungenen Mitfünfziger mit Igelschnitt, nennen sie Chef. Er ist derjenige, der mit den Auftraggebern in den Transportwagen die Verhandlungen führt, die Preise festlegt. 8 oder 9 Euro, meistens für einfache Handwerksarbeiten. Der Chef ist auskunftsfreudig. Wir haben hier fast nur Bulgaren und Rumänen, das sind gute Handwerker. Seit Ende 2015 so viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen seien, sagt er, versuchten auch immer wieder Syrer, sich dazuzustellen. Ich sag denen immer, haut ab und dann machen sie das auch. Warum die Syrer nicht auf dem Schwarzarbeiterstrich stehen dürfen? Sie verderben die Preise, manche arbeiten für 5 Euro die Stunde. Noch wichtiger, erklärt er, sei aber der gute Ruf. Wir wissen ja nicht, ob die Leute die Arbeit ordentlich machen, dafür will ich nicht gerade stehen. Und wer weiß, vielleicht handeln die Syrer auch noch mit Drogen, sagt er. Damit wollen wir hier nichts zu tun haben. Die Polizei kennt uns und lässt uns in Ruhe. Auch wenn Anfang 2019 Bundesfinanzminister Olaf Scholz ankündigte, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit aufzustocken und gerade Bauarbeiterstriche mit ihren oft an Menschenhandel angrenzenden Verhältnissen stärker ins Visier zu nehmen, im Großen und Ganzen haben Polizei und Zoll andere, deutlich größere Probleme. Sie müssen gegen Strukturen organisierter Kriminalität kämpfen. Wie aussichtslos dieser Kampf an vielen Stellen ist, erzähle ich im folgenden Kapitel.